Let's turn to Matthew chapter 5. Schlagen wir hin zu Matthäus Kapitel 5. Let's continue with the Sermon on the Mount. Und machen wir weiter mit der Bergpredigt. Father, bless these words, I ask. Vater, segne diese Worte, darum bitten wir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, verse 17. Vers 17. Do not think that I came to abolish the law or the prophets. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. I did not come to abolish, but to fulfill. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. For truly I say to you, until heaven and earth pass away, denn wahrlich ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, not the smallest letter or stroke shall pass from the law. Soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen. Until all is accomplished. Bis alles geschehen ist. Whoever then annuls one of the least of these commandments, wer nun eines dieser geringsten Gebote auflöst, and teaches others to do the same, und so die Menschen lehrt, shall be called least in the kingdom of heaven, wird der geringste heißen im Reich der Himmel. But whoever keeps and teaches them, wer sie aber tut und lehrt, he shall be called great in the kingdom of heaven. Dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. For I say to you that unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, you will not enter the kingdom of heaven. So werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Now go back to verse 16. Schlag mal zurück zu Vers 16. Last week's message. Die Botschaft von letzter Woche. Let your light shine before men in such a way that they may see your good works. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen, and glorify your Father who is in heaven. Und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Now turn with me to Philippians chapter 2. Schlagen wir einmal zu Philipper Kapitel 2. And we'll see something interesting. Dann werden wir etwas sehr Interessantes sehen. In John chapter 1, in Johannes Kapitel 1, verse 4, Vers 4, it says that in him was life, da heißt es, in ihm ist Leben, and that life was the light of men. In ihm war das Leben, und dieses Leben war das Licht der Menschen. And the light that the world sees, und das Licht, das die Welt sieht, is actually life, ist eigentlich Leben. The Lord said, I am the light of the world. Der Herr sagt, ich bin das Licht der Welt. And you shall have the light of life. Und ihr werdet das Licht des Lebens haben. And this relationship between light and life. Und diese Beziehung zwischen Licht und Leben. It's life. Diese Beziehung ist unser Leben. They see light. Sie sehen Licht. But it's actually life. Aber eigentlich ist es tatsächlich Leben. In him was life. In ihm war Leben. And the life was the light. Und das Leben war das Licht. Now, if we go back to Philippians 2 for a moment, schlagen wir mal hin zu Philipper 2. And you see it in verse 15. Vers 15. Starting with verse 14. Beginnen wir mit Vers 14. Do all things without grumbling or disputing. Tut alles ohne Murren und Zweifel. So that you will prove yourselves to be blameless and innocent. Damit ihr tadellos und lauter seid. Children of God above reproach. Unbescholtene Kinder Gottes. In the midst of a crooked and perverse generation. Inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. Among whom you appear as lights in the world. Unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Verse 16. Vers 16. Holding fast the word of life. Indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. But it actually says, holding forth the word of life. Indem ihr das Wort des Lebens vor euch haltet und nach vorne haltet. It's the word of life that we hold forth that is the light of the world. Es ist das Wort des Lebens, was wir vorhalten, was das Licht der Welt ist. Now, if you go to Galatians chapter 3, wenn du zu Galater 3 gehst, it says in verse 21, da heißt es in Vers 21 about the law. Über das Gesetz. Is the law contrary? Is the law then contrary to the promises of God? Ist denn das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes? May it never be. Das ist ausgeschlossen. For if a law had been given which was able to impart life, denn wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte, then righteousness would indeed have been based on the law. Dann wäre wirklich die Gerechtigkeit ausgesetzt. So the Lord said, I did not come to abolish the law. Der Herr sagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen. I came to fulfill the law. Ich bin gekommen, um es zu erfüllen. The entire thing. Und zwar das gesamte Gesetz. And if anybody takes away from the law, wenn jemand von dem Gesetz etwas wegnimmt, then they will be seen less by God. Dann werden sie von Gott geringer angesehen. And if you preach the whole law, und wenn du das gesamte Gesetz predigst, if you teach and keep it, und wenn du es lehrst und vielleicht sogar bewahrst, you will be great in the kingdom of heaven. Dann wirst du groß sein am Königreich der Himmel. And yet we know that there's a conflict between the law and grace. Und doch wissen wir, dass es da einen Konflikt gibt zwischen dem Gesetz und der Gnade. In Romans chapter 11 verse 6. Römer Kapitel 11 Vers 6. You know, if it's the law, it's the law. If it's grace, it's grace. Wenn es das Gesetz ist, dann ist es das Gesetz. Und wenn es Gnade ist, dann ist es Gnade. But we need to see the law in two ways, at least. Wir müssen das Gesetz in zumindest zwei Gesichtspunkten sehen. First, why was the law given? Zuallererst, warum wurde das Gesetz gegeben? In verse 19. Vers 19. Why then the law? Was soll nun das Gesetz? It was added because of transgressions. Es wurde der Übertretung wegen hinzugefügt. God would not have had to give the law. Gott hätte das Gesetz nicht geben müssen. If Israel had been living by the promises. Wenn Israel in den Verheißungen gelebt hätte. Had been listening to his word. Und auch auf sein Wort gehört hätte. The law was added because of transgression. Das Gesetz wurde hinzugefügt wegen der Übertretungen. The law was given as a guideline, number one. Das Gesetz wurde gegeben als eine Leitlinie zuallererst. For the righteous. Als eine Leitlinie für den Gerechten. Number two, the law was given in 1 Timothy 1:9. Zweitens, das Gesetz wurde gegeben im 1. Timotheus 1:9. As something that would judge the unrighteous. Als etwas, was den Ungerechten dann richtet. The law was not given for the righteous. Das Gesetz wurde nicht gegeben für den Gerechten. But we appreciate the law as a guideline. Aber wir, das heißt als Gerechte, wir schätzen das Wort als eine Leitlinie. It is a guideline for life, for living. Leitlinie für unsere Lebensführung. But when it became a means of salvation, aber wenn es dann zu einem Instrument der Errettung wird, then it became a curse. Wenn es ein Instrument der Errettung sein soll, oder ein Mittel zur Errettung, dann wird es zum Fluch. Go look at verse 10 of chapter 3, Galatians. Schaut mal Vers 10 im Galaterbrief. For as many as are under the works of the law, denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, are under the curse. Die sind unter dem Fluch. Verse 13. Vers 13. Christ redeemed us from the curse of the law. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Having become a curse for us. Indem er ein Fluch für uns geworden ist. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. So we love the law of the Lord. Also wir lieben das Gesetz des Herrn. We meditate on it day and night. Wir meditieren darüber nach. Wir sinnen darüber nach, Tag und Nacht. In Psalm 1, verse 2 and 3. Im Psalm 1, Vers 2 und 3. We love it. Wir lieben es. And we learn it. Und wir lernen es. And God blesses us because we keep it and teach it. Und Gott segnet uns, weil wir es bewahren und weil wir es lehren. But it's a guideline. Aber wir haben es als Leitlinie. But what happened is Israel made it a means of salvation. Aber was ist geschehen? Israel hat es zu einem Mittel gemacht, um Errettung zu erlangen. And when it became that, it became a curse for them. Und als es zu dem wurde, wurde es für sie zum Fluch. But we can do the same thing even in the New Testament. Aber wir können das Gleiche tun, obwohl wir uns im Neuen Testament befinden. Now that we have even better guidelines, und obwohl wir jetzt noch viel bessere Leitlinien haben, guidelines for the Spirit, Leitlinien für den Geist. And how the Holy Spirit works in us in a new time. Und dafür, wie der Heilige Geist in uns wirkt, jetzt in dieser neuen Zeit. That the Holy Spirit is here indwelling us in the church. Der Heilige Geist ist ja da und er bewohnt uns in der Gemeinde. Oftentimes people make the New Testament guidelines into another law. Oftmals geschieht es, dass wir die neutestamentlichen Leitlinien zu einem Gesetz machen. So that the New Testament is just an extension of the Old Testament for them. So dass dann das Neue Testament einfach nur zu einer Erweiterung des Alten Testaments für sie wird. But the Lord said, I came to fulfill the law. Aber der Herr hat ja gesagt, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. And this is the key to our life. Und das ist der Schlüssel zu unserem Leben. That the Lord fulfilled the law for us. Dass der Herr das Gesetz für uns erfüllt hat. And he lived the perfect life. Und er hat ein vollkommenes Leben gelebt. And he redeemed us from the curse of the law. Und er hat uns von dem Fluch des Gesetzes as erlöst. A perfect person being sacrificed on our behalf. Indem er als eine vollkommene Person an unserer Stelle geopfert wurde. Now it says that if the law could impart life, es heißt, wenn das Gesetz Leben geben könnte, then God would have used the law. Dann hätte Gott doch das Gesetz verwendet. What is the life that it speaks of? Aber was ist das Leben, wovon es da spricht? If the law could impart peace, wenn das Gesetz Frieden geben könnte, if the law could impart joy, wenn das Gesetz da Freude verleihen könnte, but it can't. Es kann es aber nicht. It can't as a means of salvation. Es kann es das nicht, wenn es darum geht, es zu verwenden als ein Mittel zur Errettung. We will never have security. Wir würden da nie Sicherheit haben. If we are trying to work out our, if we are trying to produce our salvation. Wenn wir da versuchten, unsere Errettung irgendwie selber zu produzieren. We can work out our salvation. Wir können da die Rettung herauswirken, that we already have, die ja bereits in uns steckt. But to work for it is a curse. Aber wenn wir danach trachten, um es zu erhalten, dann wird es zum Fluch. But through the promises, aber durch die Verheißungen, we have peace and joy. Haben wir Frieden und Freude. This doesn't come through the law. Das erhalten wir nicht durch das Gesetz. It only comes through the promise. Es geschieht nur durch die Verheißung. Because God's promise is sure. Denn Gottes Verheißung ist sicher. So when God promises me eternal life, wenn Gott mir ewiges Leben verheißt, I have it. Dann habe ich es. It's mine. Ich habe es. I can already rejoice about heaven. Ich kann mich bereits über den Himmel freuen. Because God said it's mine. Weil Gott ja sagt, das gehört dir. And the Lord said, I will never leave you nor forsake you. Und der Herr sagt, ich werde dich nie verlassen noch versäumen. And that gives me peace. Das gibt mir Frieden. And all things work to the good. Und alle Dinge wirken zum Guten. The Lord promises. Der Herr verspricht es. In his word. In seinem Wort. That gives me peace. Und es gibt mir Frieden. It's interesting what Rick Warren said on that news. Interessant, was Rick Warren da in den Nachrichten sagte. That news clip. He said three levels. There are three levels of society. Er sagt, es gibt drei Ebenen in der Gesellschaft. Those who are living to survive. Die leben nur um zu überleben. Those who are successful. Die erfolgreich sind. And those who are significant. Und die eine Bedeutung im Leben haben. And we are the light of the world. Und wir sind das Licht der Welt. Because we know our significance. Denn wir kennen ja unsere Bedeutung. We have joy serving the Lord. Wir haben Freude darin, den Herrn zu dienen. Now we can liken this unto the traffic outside. Und wir können das auch vergleichen mit dem Verkehr draußen. To see how the law works. Wenn wir sehen wollen, wie das Gesetz funktioniert. I mean, for all of us, I think. Für uns alle gilt. When we drive our cars, wenn wir unsere Autos fahren, those lines, diese Begrenzungslinien they're guidelines. Straßenmarkierungen, sie sind Leitlinien. Serious guidelines. Sehr ernste Leitlinien. And nobody would think of losing their citizenship because they offend some of the guidelines. Also niemand würde denken, okay, ich verliere jetzt meine Staatsbürgerschaft, weil ich da irgendwo eine dieser Leitlinien überfahren habe. You might lose your life. wahrscheinlich dein Leben. Because these guidelines are there for a reason. Weil diese Leitlinien, die haben ja da einen Grund. They were well thought out to protect us. Sie sind sehr, sehr gut durchdacht, um uns zu beschützen. They were well thought out to help us. Sie sind sehr, sehr gut durchdacht, um uns zu helfen. Now, when a number of years ago, we had some Greek people come up from Saloniki. Vor vielen Jahren, da kamen Griechen aus Thessaloniki. When Tommy Stewart was here. Als Tommy Stewart hier war. And they, you know what they did? They stood near the opera house. Wisst ihr was? Sie standen da in der Nähe der Oper. And they were just watching the cars go by. Und sie schauten nur, wie die Autos da fuhren. Just watching them. Sie haben nur geschaut. And I said, what are you guys doing? Was macht ihr da? They said, it's incredible. Das ist unfassbar. How much order there is here. Wie viel Ordnung es da hier gibt. It's like, it baffles our mind. Das ist für uns gar nicht begreifbar. I said, you don't have this in Greece? In Griechenland gibt's das no, nicht. No, nein. It's just a nightmare in Greece. In Griechenland ist ein Albtraum. Everybody does what they want to do. Alle machen was sie wollen. They said, this is wonderful. Sie sagen, das ist so wunderbar. It's incredible. Unfassbar. This is why we have the traffic code. Deshalb haben wir da unsere Verkehrsregeln. To make life wonderful. Um das Leben wundervoll zu machen. And you know, if you try to drive your car in India, wenn du gerne dein Auto in Indien fahren möchtest, one of those cities where we showed with the video, Beijing or something, oder vielleicht in Beijing, sehe ich wie auf dem Video, was wir mal zeigten, it would be a nightmare. Es wäre ein Albtraum. But we have a traffic code. Wir haben da Verkehrsregeln. Which helps life to work wonderful. Die uns dabei helfen, dass das Leben im Verkehr wunderbar funktioniert. Driving is enjoyable. Fahren ist ein Genuss. I mean, many people just go for it. Let's go for a drive. Hey, gehen wir ein bisschen Auto fahren. Just to relax. Entspannen wir uns. How many people ever think that they would lose their citizenship? Würden je denken, dass sie ihre Staatsbürgerschaft verlieren? Because they touched a solid line that you're not supposed to. Weil sie da eine durchgezogene Linie berührt haben beim Fahren, die man nicht berühren darf. Or you went just over the zebra line where the pedestrians cross. Oder du bist ein ganz Stück auf den Zebrastreifen gefahren, dort wo die Fußgänger laufen. You went 1 kilometer an hour too fast. Du bist 1 Kilometer zu schnell gefahren. It was a 50-kilometer zone, but you went 51. 50 Kilometer Stadtgebiet, aber du bist 51 gefahren. Now, if the traffic code was more than serious guidelines, wenn die Verkehrsregeln mehr wären als nur sehr, sehr ernsthafte Leitlinien, 90% of the country would be in prison today. Dann wäre wahrscheinlich 90% des Landes im Gefängnis. What are you in prison for? Warum bist du im Gefängnis? Ah, well, you know, there was a bus stop, and I just drove on the yellow line. Also, da gab es so eine Bushaltestelle, und da bin ich auf diese gelbe Linie gefahren. You're in prison because of that? Im Gefängnis deswegen? Well, no, I mean, I also went like 10 centimeters over the zebra line one time. Naja, ich bin auch schon mal 10 cm über den Zebrastreifen gefahren. And then I was on the highway and I was within 1 meter of the car next to me. And und dann auf der Autobahn, da war es nur noch 1 Meter zwischen mir und dem Auto neben mir. And then I also accidentally around the curve where it says 25 kilometers per hour, I went 25 and a half. Und dann in der Kurve, wo es nur 25 heißt, da bin ich 25,5 gefahren. So, I'm in prison for 5 years, you know? Also, jetzt bin ich für 5 Jahre im Gefängnis. I mean, that's what the law of Moses was like. So war das Gesetz des Moses. According to the Jews. Gemäß der Juden. And God gave it as a guideline. Und Gott gab es aber als Leitlinie. But also as a judgment of those who were lawless. Aber auch zum Gericht für diejenigen, die wirklich gesetzlos waren. And the law, the traffic code outside, will also judge the lawless. Und die Verkehrsregeln, die da gelten draußen, die werden auch zum Gericht führen and für die gesetzlos sind. You could go to prison. Und dafür kann man ins Gefängnis kommen. If you run from the police and drive through red lights, you're going to go to prison. Wenn du da vor der Polizei flüchtest und da rote Ampeln überfährst, kannst du dafür ins Gefängnis kommen. But for the normal person, they are guidelines. Aber für die normale Person sind sie nur Leitlinien. And for us, the scriptures are guidelines. Und für uns sind die Schriften einfach Leitlinien. We are not being judged by every little mistake we make. Wir werden nicht gerichtet für jeden kleinen Fehler, den wir da machen. And because we live by faith in the promises of God, we have peace. Und da wir ja im Glauben leben an die Verheißung Gottes, haben wir Frieden. And whether I touch a line or I'm parked too close to somebody, nobody cares. Und ob ich da jetzt eine Linie berühre oder vielleicht ein doch ein bisschen zu eng parke, wen kümmert's? These are guidelines for life. Das sind Leitlinien, die zum Leben gelten. And the Lord came to fulfill the law to get the law off our back. Und der Herr, der hat das Gesetz erfüllt, um uns das vom Rücken zu nehmen. Because in reality, denn in Wirklichkeit, without Christ, we would be judged by the law. Ohne Christus würden wir ja durch das Gesetz gerichtet werden. For righteousness. Und zwar zur Gerechtigkeit. But this was not God's plan. Aber das war nicht Gottes Plan. But this will happen if we reject God's plan. Aber das wird geschehen, wenn wir Gottes Plan ablehnen. So, the life that we have is the light of the world. Das Leben, was wir haben, ist das Licht der Welt. And the peace that we enjoy, und der Friede, den wir da genießen, and the joy that we enjoy, und auch die Freude, die wir genießen, is what people see, ist das, was Menschen sehen, and what makes a difference in this world. Und das macht jetzt einen Unterschied in der Welt. Now in Romans 6:17, in Römer 6:17, Paul said to the Romans, "You obeyed from the heart." Sagt Paulus, ihr habt vom Herzen gehorcht. So how do I know if I'm under the law? Also wie weiß ich nun, ob ich jetzt unter dem Gesetz bin? Or if I'm under grace? Oder unter der Gnade? I mean, the Galatians went under the law. Die Galater, sie gingen unter das Gesetz. It says that they were severed, they fell from grace. Es heißt, dass sie da abgefallen, abgetrennt wurden von der Gnade. It can happen to any one of us. Und das kann jedem von uns geschehen. Maybe in our theology we would say, I'm not working for salvation, I'm working from salvation. Vielleicht in der Theologie sagen wir vielleicht, ja, ich bemühe mich da nicht, um Errettung zu erhalten, sondern ich arbeite aus der Errettung. If I add something to salvation by grace through faith for salvation, wenn ich da etwas hinzufüge zu der Errettung durch die Gnade im Glauben, like circumcision, wie die Beschneidung, like baptism, wie die Taufe, like tongues, Zungen, like anything, like Bible reading, like Bible college, Bibellesen, soul winning, Bibelcollege, Seelengewinnen, prayer. Gebet. I can't add anything to salvation by grace through faith. Ich kann da nicht etwas hinzufügen zu der Errettung durch Gnade im Glauben. If someone believes that, they may not be saved. Wenn jemand das glaubt, dann kann es doch vielleicht sein, dass sie gar nicht erst errettet sind. Or if someone's saved and they believe that, then they are neutralizing the life of God in them. Oder wenn jemand errettet ist und das trotzdem sagt, es kann sein, dass sie da einfach das Leben in ihnen neutralisieren. How do I know I'm living by grace? Wie weiß ich nun, ob ich in der Gnade lebe? How do I know I'm living by the law? Oder wie weiß ich, ob ich dadurch das Gesetz nur lebe? Well, for those, if you've been to a wedding, wenn du bei einer Hochzeit einmal warst, and you notice the two people standing in the front facing each other, und du siehst wieder die beiden Menschen, die vorne stehen, sich einander anschauen, what is the thing that strikes you the most? Was ist das, was dich da am meisten berührt? That these two so want to be with each other. Dass diese beiden so sehr zusammen sein wollen. There are people in the world who have to get married. Da gibt es Leute in der Welt, die heiraten müssen. And then there's people in the world who want to get married. Und da gibt es Menschen in der Welt, die wollen heiraten. And this is the difference between grace and the law. Und das ist der Unterschied zwischen Gnade und dem Gesetz. If I live by faith in the promises of God, wenn ich an Glauben lebe, an die Verheißung Gottes, in the fulfillment of the law through Christ, in der Erfüllung des Gesetzes durch Christus, Christ is the end of the law for righteousness, Christus ist ja das Ende des Gesetzes um der Gerechtigkeit willen, for those who believe, für die glauben. If we live like that, if we live by faith, wenn wir im Glauben leben, then we will have life, dann werden wir Leben haben. And that life is the joy of serving God. Und dieses Leben, das ist die Freude, Gott zu dienen. It's the peace, es ist der Frieden, that we have in life, in the details of life, den wir im Leben haben, in den Details des Lebens. And this makes a big difference between us and the world. Und das macht einen großen Unterschied aus zwischen uns und der Welt. When I first got saved, you couldn't keep me away from church. Als ich zuerst gerettet wurde, du konntest mich gar nicht fernhalten von der Gemeinde. You still can't keep me away from church. Und du kannst mich immer noch nicht fernhalten. I remember it was like I didn't want to miss it for anything. Ich wollte das überhaupt nicht verpassen, egal was du mir anbieten würdest. Somehow after a while, Aber dann, nach einer gewissen Zeit, it becomes a chore somehow. Dann wurde es zu einer Aufgabe für mich. So, you lose something there. Du verlierst etwas. It becomes a duty. Das wurde zu einer Pflicht. Rather than a joy. Eher als zu einer Freude. I have to do this now. Oh, ich muss das jetzt machen. If I have to do this, wenn ich das dann machen muss, I've gone under the law. Dann bin ich unter das Gesetz gegangen. And I have to go before God and make a change. Und ich muss vor Gott gehen und da einen Wandel vollziehen. I have to readjust to the grace of God. Ich muss mich da wieder neu orientieren, hin zur Gnade Gottes. I mean, I wanted to get married. Ich wollte gerne heiraten. My wife wanted to marry me. Und meine Frau wollte mich auch gerne heiraten. If it comes to the place where I have to get married, aber wenn es zu dem Punkt kommt, wo ich heiraten muss, don't get married. Dann besser nicht heiraten. Marry because you want to. Du heiratest, weil du es gerne möchtest. And you know, many people got married and then they have to stay together. Viele Leute, die heiraten und dann müssen sie zusammenbleiben. Right? They're now under the law. Jetzt sind sie unter dem Gesetz. So many become lawless and they leave. Und dann werden aber viele gesetzlos, sie werfen das Gesetz ab. But und sie gehen. The law cannot impart life if I leave or if I stay. Das Gesetz kann aber nicht mir Leben geben, egal ob ich jetzt gehe oder ob ich bleibe. If I stay in the relationship under the law, I will die. Wenn ich in der Beziehung bleibe und da nur Gesetz mich begeben habe, werde ich sterben. And if I go lawless, I will die. Und wenn ich da gesetzlos werde als Ausweg, but werde ich auch sterben. I really only have one choice. Also habe ich nur eine Wahl. That I would adjust to the grace of God, dass ich mich da wieder neu orientiere zur Gnade Gottes hin. And enjoy God's will. Und Gottes Willen genieße. And if we look at the highway code again, und wenn wir jetzt nochmal die Verkehrsregeln auf der Autobahn anschauen, I mean, some places you might think, I think they did this to make life miserable. An einigen Stellen könntest du denken, oh, das haben sie nur gemacht, um mich da hier irgendwie zu frotzeln. Like, why is there a one way here? Warum muss man hier in der Einbahnstraße fahren? You just think, this is ridiculous. Das ist doch lächerlich. But actually, it might be well thought through. Aber wahrscheinlich ist es sehr gut durchgedacht. Maybe 95% of the time. 95% der Male. Sometimes you think somebody didn't think this through. Manchmal denkt man, naja, vielleicht hat es doch jemand nicht so richtig But for überlegt. The most part, you look at a highway and it's there for us. Meistens schaut man da auf eine Straße und sagt, ja, die ist für uns. And everything is there to serve us. Alles dient dazu, uns zu dienen. And it's not till we travel to some other country that doesn't even have roads. Und es ist nicht, dass wir jetzt in ein anderes Land fahren müssen, das keine Straßen hat. Do we appreciate what we have here? Um hier schätzen zu lernen, was wir hier haben. And the beauty of the road system. Und einfach die Schönheit des Straßensystems. And I have a red light. Isn't that wonderful? Oh, ein rotes Licht. I have a Wunderbar. Red light because it means in a minute I'll have a green light. Das bedeutet nämlich, in einer Minute kann ich fahren, grün. And in Vietnam, nobody has green or red lights. Oh, in Vietnam, da gibt es kein Grün, da gibt es kein Rot. Now for the first time in my life, I appreciate a red light. Zum ersten Mal in meinem Leben kann ich das rote Licht richtig you schätzen. You go and then I'll go. Die rote Ampel. Jetzt fährst du, dann fahr ich. It's wonderful. Wunderbar. And when we begin to see the word like that, und wenn wir anfangen, das Wort so zu sehen, like God, like we spoke on Sunday, wir haben das am Sonntag gesagt, assemble yourselves together. Don't forsake that. Versammelt euch und versäumt nicht die Versammlung. That's not a law. Das ist kein Gesetz. That if you don't do it, you may not be saved. Aber wenn du es nicht tust, vielleicht bist du gar nicht gerettet. Or you may not get to heaven. Und vielleicht langst du dich in den Himmel. It's a guideline. Es ist eine Leitlinie. God knows what will bring us the most joy. Und Gott weiß, was uns am meisten Freude bereitet. So he gives us commandments. Und so gibt er uns Gebote. But the end of the commandment is pure. Aber das Ende oder das true. Ziel des Gebotes ist rein. It doesn't lie to us in Psalm 19. Es belügt uns ja nicht im Psalm 19. It's not tricking us. Und es spielt auch keine Tricks mit If uns. If God says do this, there will be a wonderful end to it. Wenn Gott sagt, bitte tu das, dann gibt es da auch einen wunderbaren Ausgang darin. So to live by faith, also im Glauben zu leben, means that I will really enjoy doing God's will. Bedeutet, dass ich wirklich genieße und Freude daran habe, Gottes Willen zu tun. And I will really have peace. Und darin habe ich auch Frieden. I'm not working for salvation. Ich arbeite da nicht, um Errettung zu erhalten. I have it. Ich habe es bereits. And it changes me. Und es verwandelt mich. I remember when we just got married. Ich erinnere mich daran, als wir gerade geheiratet haben. I was like 24, Mary's 23. Ich war 24, sie war 23. Maybe I was 23. Vielleicht war ich 23. And we went to the tennis courts. Und da gingen wir auf den Tennisplatz. And I wanted, my father organized these tennis courts. Und mein Vater organisierte da das Tennisspiel. And he built, you know, he built the sign there, you know. Und er hat das so alles gebaut. Just this kind of stuff I do, you know. Und he Sachen, wie ich built das mache, the thing. Und er hat das einfach gebaut. Anything made out of wood there, my father Und built alles, was it, you aus Holz war, das hat er halt gebaut. Just into these courts. Also er hatte wirklich, das war sein Ding. So I went down there. Also bin ich dorthin and gegangen. When I was younger, when I was 18. Und als ich jünger war, so 18. We had, my father organized a tennis ladder. Hat mein Vater eine Rangliste like organisiert. Who was the best in the town, you know? Also eine Tennis-Rangliste. Wer war der beste Spieler and, you know, in der Stadt? When they put the ladder up, I was listed as number 10. Und als da die Rangliste aufhingen, da war ich der Zehnte. And I just worked my way up. Und dann habe ich mich nach oben gearbeitet. And then I beat the guy on the top like 6-1, 6-0, you know? Und dann habe ich den, der oben stand, 6-1, 6-0 geschlagen. And then I was number one, you know. Und dann war ich oben der Erste in der Rangliste. I mean, there's only, you know, 300 people in the town, but. Es gab nur 300 Leute in der Stadt, aber. But nevertheless. War nicht desto trotz. Number one is number one. Nummer eins ist Nummer eins. So anyway, everybody knew me on those courts, you know. Also alle kannten mich da auf dem Tennisplatz. And then I came back. Und dann, als ich dann wiederkam. 4 years later. 4 Jahre später. And I'm sitting, you know, I'm waiting for a court. Und da sitze ich und ich warte, dass ein Platz frei wird. With Mary. Und ich sitze zusammen mit der Mary. But none of the courts open up. Aber keiner der Plätze wird frei. So we're waiting, but we're also sitting next to these two guys that I used to play against. Und wir sitzen da so und wir sitzen da direkt neben zwei Leuten, mit denen wir gespielt haben. And one of them was the father of a girl we used to go to school with. Und der eine war ein Vater von einer Mitschülerin. And her name was Allison. Und ihr Name war Allison. So we're sitting there, I'm talking to these guys for 20 minutes. Und da sitzen wir so und wir sind da im Gespräch für 20 Minuten. I'm saying, how is, I said, how are you doing? He said, good, ich sag, ja, good. Wie geht's euch? Yeah, nice schön, to schön. See you. Yeah, thank you. Na, wie geht's euch? Danke. I said, ja. How's your forehand? Wie ist deine Vorhand? Yeah, that's pretty good. Ja, die funktioniert How's ganz gut. How's your backhand? Rückhand? I knew how these guys played. I knew their weaknesses. Ich wusste genau, wie sie da spielen. Ich kannte auch ihre spielerischen Schwächen. How's your serve? It's fine. Wie ist der Aufschlag? We talked for 20 minutes. Und so reden wir für 20 Minuten. Then they started to leave. Dann gehen sie. So we left with them. Also gingen wir mit ihnen mit. Walking back, talking to them. Und da gehen wir so zurück und wir reden mit ihnen. We come to the cars. Wir kommen zum Auto. And I look at the guy. Und ich schaue ihn so an. And I said, say hi to your daughter Allison for me. Und ich sage zu ihm, hey, sag deiner Tochter Allison schöne Grüße. And he says, wait a minute. Und er sagt, kleinen Moment. I said, yeah. Bitte schön. He says, who are you? Wer bist du? I was shocked. Ich war schockiert. I said, what? Du fragst was? Wie? He says, who are you? Wer bist du? I was absolutely taken back. I didn't know what to say. Ich war völlig von Socken. I said, you don't know who I am? Du weißt nicht, wer ich bin? Then he looks closer. Dann schaut er genauer hin. And he says, dann sagt er, you're not Bobby Prokop, are you? Du bist doch nicht Bobby Prokop. I said, yeah, I am, actually. Na ja, Entschuldigung, bin ich. He says, my God. Mein Gott. Have you changed? Hast du dich geändert? He says, who is this? Wer ist das? He says, my wife. Das ist meine Frau. He says, if you've done this to him, boy, you've done a great thing. Also, wenn du ihn so verändert hast, wow, gute Arbeit. And probably, I mean, a lot of that was my wife, probably, but now, war das auch it was the Lord. Es war der Herr. It was the Lord. Es war der Herr. When I got saved, als ich errettet my wurde, whole face changed. Meine ganze Gesichtsausdruck hat sich geändert. When you find out that you're not under the curse anymore, wenn du da herausfindest, dass du nicht nur unter einem Fluch stehst, the curse of trying to produce something, diesen Fluch, da irgendwie etwas selber zu produzieren, but you're under the blessing. Aber wenn du weißt, dass du unter dem Segen stehst, of living in the joy of God, diesem Segen in der Freude des Herrn zu leben. And I want to do the things that God wants me to do. Und dass ich jetzt die Dinge tun möchte, die Gott von mir möchte. I want to go to church. Ich möchte gerne in die Gemeinde kommen. And sometimes I don't want to go to church. Manchmal mag ich es vielleicht nicht so. Sometimes I don't want to preach. Manchmal mag ich auch nicht so predigen. Like tonight. Wie heute. I sat in the hospital, I thought, bummer, I gotta preach tonight. Wie heute Abend, ich war im Spital und dachte, oh, so ein Mist. No, but I, you know what? You do it by, watch this, here's the difference. Aber hier kommt der Unterschied. You do it by faith. Du tust es im Glauben. As a duty. Als eine Pflicht. Yeah, you do it, let's say this, you do it by, let's not use the word duty. You do it by faith. Du machst es im Glauben. And then you see if the joy of God, if you get the joy of God. Und dann schau mal zu, wie da die Freude Gottes da hineinkommt. And then you're thankful. Und dann bist du dankbar. Like we used to go to the street. Wir gingen immer auf die Straße. And I never ever wanted to go preach on the street. Never. Und ich wollte nie auf die Straße gehen, um da zu predigen. Not even one time, ever. Nicht einmal. If it rained, I was always happy. Wenn es geregnet hat, ho. Always, always, war so froh always, drüber. Every single time I was happy. War jedes Mal so froh drüber. It's just going on the street and preaching to people you don't know. Auf die Straße zu gehen, zu Leuten zu predigen, die du gar nicht kennst. But the difference was, aber der Unterschied ist when der, we were coming home, als ich dann nach Hause kam, we were filled with joy. Waren wir so mit Freude gefüllt. And you always remembered that. Und du kannst dich immer daran erinnern. Remember how happy you were when you were going home last time? Erinnerst du dich, wie fröhlich du warst und wie glücklich, als du nach Hause kamst am letzten Then Mal? Go by faith, trusting his promises this time. Also geh im Glauben und vertraue auf seine Verheißungen, auch diesmal. Now that's a big difference than doing it as a duty. Und das macht einen riesen Unterschied im Gegensatz dazu, right. Es nur als Pflicht zu tun. I'll do it because God wants me to. Ich mache das, weil Gott es ja möchte. I'll marry her because God wants me to. Ich werde sie heiraten, weil Gott möchte das ja. I'll be a missionary because God wants me to. Ich werde ein Missionar werden, weil Gott möchte das ja. Now watch, I know I'm under the law. Ich weiß, wenn ich im Gesetz bin. If I expect everybody to do what I'm doing. Wenn ich von allen das erwarte, dass sie auch das tun, was ich tue. Where were you on Sunday? Wo warst du am Sonntag? What does that tell you? Was sagt dir das? It means it shows me that you were not happy in church. Das zeigt mir, dass du am Sonntag nicht sehr glücklich warst. You're mad at them because they didn't come because you didn't want to come. Also, du bist sauer auf sie, weil sie nicht kommen wollten, weil du nicht kommen wolltest. Instead of thinking, wow, they missed out. Anstatt dass du denkst, wow, was haben die da verpasst? Hey, you can't divorce your wife. What are you doing? Du kannst deine Frau nicht scheiden lassen. What are you so angry about? Worüber bist du da so zornig? Because you want to do it? Möchtest du das vielleicht? Right? There should be pity. It's like, don't do that. Do you know how good a marriage can be? Da sollte Mitgefühl sein. Das sollst du nicht machen. Weißt du nicht, wie gut eine Ehe sein kann? Do you know how wonderful the services are? Weißt du nicht, wie wunderbar die Gottesdienste sind? Do you know how wonderful it is to bring a pen and take notes? Wie wunderbar es ist, einen Stift zu nehmen, Notizen zu machen. Do you know what it's like to be a missionary? Oh. Weißt du, wie großartig das ist, ein Missionar a zu sein? A Christian businessman? Oder ein christlicher Geschäftsmann? Who's generous? It's wonderful. Der großzügig ist. Wunderbar. This is the life in the spirit. Das ist das Leben des Geistes. People become jealous of us. Leute werden eifersüchtig auf uns. Envious. Neidisch. Of the life we have. Wegen des Lebens, was wir haben. But a dead giveaway that we're under the law, aber ein einseitiges Zeichen dafür, dass wir unter dem Gesetz sind, is that we despise other people. Das besteht darin, wenn wir sehen, dass wir andere Menschen verachten. That's Luke 18:9. Lukas 18:9. We do something and we get angry because someone else doesn't do it. Wir tun etwas, aber wir werden zornig, weil jemand anders hey, es nicht macht. Hey, what do you mean you don't give? Hey, sag Moment, du gibst nicht? Was soll das denn? You don't tithe? Du gibst deinen Zehnten nicht? That's wicked. Wie böse. That's terrible. Schrecklich. What's your problem? Wo ist dein Problem? Are you jealous of him? Bist du eifersüchtig? So you're tithing out of duty. Du gibst den Zehnten aus einer Verpflichtung Because heraus. If you were tithing out of joy, denn wenn du den Zehnten gäbst aus that, Freude, this attitude wouldn't be here. Dann gäbe es diese Einstellung da nicht. Because it would be one of more. Do you realize what you're missing? Hey, erkennst du, was du da verpasst? And then you are the light of the world. Und dann bist du das Licht der Welt. Then you are the light of the church. Dann bist du das Licht der Gemeinde. Whatever we do with joy and peace is a light. Was auch immer wir tun mit Freude und mit Frieden, das ist ein Licht. In the church. In der Gemeinde. And in the world. Und in der Welt. And the Lord didn't come to take away the law; He came to fulfill it. Er kam nicht, um das Gesetz wegzunehmen. Er kam, um es zu erfüllen. So that we could have life. Auf dass wir Leben haben können. Amen. Amen. Let's pray. Lass uns beten. Lord, we thank you tonight. Vater, wir danken dir heute Abend. For your promises. Für deine Verheißungen. Thank you that all things work to the good. Danke, dass alle Dinge zum Guten wirken. For those who love you. Für die dich lieben. Called according to your purpose. Die berufen sind gemäß deines Vorsatzes. Thank you that in your presence is the fullness of joy. Danke, dass in deiner Gegenwart Fülle von Freuden sind. For the peace that passes understanding. Danke für den Frieden, der jeglichen Verstand übersteigt. And on and on. Und all diese Verheißungen. That you will always supply our need. Du wirst immer unsere Nöte stillen. That you are our shepherd, we'll never want. Du bist unser Hirte, wir werden nie Mangel haben. Lord, we pray that you'd use these words in our hearts. Herr, wir bitten dich, dass du diese Worte benutzt in unserem Herzen. And if we're struggling, if we're under the law. Und wenn wir uns irgendwie abmühen, weil wir unter dem Gesetz stehen. Somehow we've been severed from grace. Und wir irgendwie da vom Gesetz getrennt haben. We're just doing things because we have to do them. Und Dinge nur deswegen tun, weil wir sie tun müssen. Father, we pray that we would adjust to your grace. Vater, wir bitten, dass wir uns wieder zurückorientieren würden zu deiner Gnade hin. Just stop what we're doing for a moment. Für einen Moment innehalten. And just go before you. Und vor dich treten. In Jesus' name. Und darum bitten wir dich. Amen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.